jetzt los, Gilberto? Was wollen die Leute? Das ist der Gerichtsvollzieher. Ich soll meine Laden räumen. Brauchst du meine Hilfe? Auf deine Hilfe verzichte ich. Aber du musst doch was tun. Sie sagen, ich hätte die Frist versäumt. Sie glauben mir nicht, dass ich gar keinen Brief vom Gericht bekommen habe. Wieso habe ich die nicht bekommen, Sonja? Extrapost. Hörspiel von Sabine Stein. Wir sind eine Family. Originalton Don Schmidt, der das für eine sophisticated Art von Mitarbeiterführung hielt. Corporate Identity und so. Dieses Zeug hatte er von einem Seminar bei einem amerikanischen Business-Guru mit nach Hause gebracht und seitdem war es echt anstrengend für uns. Sind wir ein gutes Team oder was? Als erstes hat er uns mal alle in rote Trikots gesteckt. Die Post streikt, aber presto ist pünktlich. Aber dann hat die Post dagegen geklagt und er musste neue machen lassen. Schließlich war ein silberner Pfeil drauf, wegen dem Tempo, mit dem wir die Briefe zustellen. Und weil wir eine Familie waren, hing im Office eine Tafel, da standen Stückzahlen und persönliche Bestzeiten drauf. Und am Monatsersten gab's Gold, Silber und Bronze. Sind wir ein gutes Team oder was? Bruno, unser Sozi, fand das menschenverachtend. Mir taten bloß Gobi und Wolle Studitz leid. Die waren immer die Letzten. Play among the stars. Let me see what spring is like. And in the end pass. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for. All I worship and adore. Presto, die Extrapost. Guten Morgen, Herr Michalke. Eine Sendung für Eggers im ersten Stock habe ich hier. Sie schon wieder? Können Sie mir aufmachen? Ich habe hier wieder was für Ihren Nachbarn. Legen Sie es vor die Tür. Das geht nicht, das ist vom Gericht. Das muss ich direkt in den Briefkasten tun. Klingeln Sie woanders. Sie sind der Einzige, der zu Hause ist. Wird man dafür neuerdings bestraft? Bon dia, Sonja. Dein Gelaunt kommt sofort. Keine Zeit heute, Roberto. Ich bin spät dran. Guck mal, hier ist was Amtliches für dich. Hast du deine Oliven wieder nicht gezahlt, oder was? Sei nicht so streng, Menina. Du gefällst mir besser, wenn du singst. I'm singing in the rain, just singing in the rain. The clock, the car. Ah. So. Sonja? Mann, ey. Sonja, bist du da drin? Was soll das denn werden? Wie, was soll das denn werden? Ich übe meinen Song. Bitte, du schließt dich in dein Zimmer ein und singst in deine Haarbürste. Na und? Andere Mädchen in deinem Alter, die haben einen vernünftigen Job. Und abends gehen sie mit netten Kerlen aus. Ja, und ich probiere meinen neuen Song. Mhm. Wozu? Ich habe mich für einen Talentwettbewerb gemeldet. Ist das wieder so eine, wo man bezahlen muss, damit man auf die Bühne darf? Man, irgendwie muss ich doch anfangen. Sonja. Jetzt raus. Ich habe mich nie darum gerissen, Mutter zu sein. Aber da ich es nun mal war, wollte ich auch, dass was Ordentliches wird aus meinem Kind. Nicht so eine blöde Kuh wie ich, die in der Kantine Kartoffeln schält. Du hast brauchbare Gaben, habe ich zu ihr gesagt. Sieh zu, dass du was draus machst. Hallo? ersten drei dürfen nach Köln zum Casting für eine Musical-Show. Meinst du, ich will immer und ewig Briefe austragen? Aber warum gerade diese alten Schmonzetten? Die waren schon aus der Mode, als ich so alt war wie du. Das muss eine traumhafte Zeit gewesen sein. Die Männer so höflich und romantisch. Die Frauen in eleganten Kleidern. Immer nur Briefe austragen, schlafen, wieder zur Arbeit gehen. Alles ist perfekt. Das ist doch kein Leben, Möhrchen, hat Sonja immer gesagt. Verstehst Mit du? Knapp 20 darf man sowas noch sagen. Ich meine, kein Stress und kein Chaos und keine super schrägen Typen. Dann solltest du vielleicht steppen lernen. Gene Kelly ist doch auch berühmt geworden, weil er steppen und singen konnte. Steppen und singen konnte, habe ich zu ihr gesagt. Na, das war vielleicht ein Fehler. Ich war es, die ihr den Floh ins Ohr gesetzt hatte. Ich werde steppen lernen, Gilberto. Singen tun sie doch alle. Du wirst in Gefahr, Minerva. Ob du steppen kannst oder nicht. Aber ich werde über die Bühne wirbeln und sie werden alle verblüfft sein, Gilberto. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich so schnell gehen wird. Ach, man muss an sich selber glauben bei dem, was man tut. Du hast mir das beigebracht. Der größte Kunde von Presto war das Amtsgericht. Keine Ahnung, wie Don Schmitz die dazu gebracht hatte, ihre ganze wichtige Post in die Hände von ein paar Freaks zu legen, die auf klapprigen Fahrrädern durch die Gegend eiern. Nicht mal für anständige Diensträder hat's bei uns gereicht. Mit der eigenen Gurke mussten wir zum Check vorfahren, angeblich wegen unserer Sicherheit. Dabei hatte Don Schmitz bloß Schiss, dass der nächste Bulle uns mitsamt unserer Tasche voller Gerichtspost aus dem Verkehr zieht, weil Licht und Bremsen nicht funktionieren. Und jemand wie Gobi reißt dann seine 30 Kilometer mit einer 8 im Hinterrad und ohne Gangschaltung ab. Ich will mehr arbeiten, Chef. Ich könnte das Western auch noch mitmachen. Musicalschule. Da wirst du Prüfung machen müssen, habe ich zu ihr gesagt. Und weißt du überhaupt, was das kostet, so eine Musicalschule? Viel, hat sie gesagt. Na und? Ich gebe dir das Westend, wenn du die Tour unter 6 Stunden schaffst. Ich kann die Leute nicht ewig auf ihre Post warten lassen. Kein Problem, hat Sonja gesagt. Das packe ich. Locker. Von ihr ging immer so eine Unbeirrbarkeit aus. Mir hat sie erzählt, dass sie befördert worden ist. Sie hat schon als Kind gelogen, wenn es für sie bequemer war. Mehr als einmal bin ich zu ihrer Lehrerin. Das Kind lügt, habe ich gesagt. Ihr fehlt eine strenge väterliche Hand. Ich bin allein und ich habe wenig Zeit. Nicht, dass sie mir eines Tages ganz aus dem Ruder läuft. Das Kind hat Fantasie, hat die Lehrerin zu mir gesagt. Aber das läuft aufs Gleiche raus. Immer war sie in ihre erfundenen Geschichten verstrickt. War Aschenputtel, Prinzessin, Findelkind. Kann bis heute nicht einsehen, dass sie nur sie selber ist. Danke. Danke, Sie sind wunderbar. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Hamburg. In die hintersten Ecken des Gewerbegebiets gingen unsere Touren. Im- und Export, Spedition und Briefkastenfirmen, in denen niemand zu sehen war. Ich habe mir immer vorgestellt, wie sie da drinnen unter großen Lampen hocken und ihr Geld zählen. Ihre Knarren neben sich auf den Tisch und dann fällt die Einladung zur Gerichtsverhandlung durch den Briefschlitz und der Oberganove sieht den guten Elvis gerade noch vom Hof fahren. Die City war immer cool. In den Bürotürmen wurde man viel Post auf einmal los. Und dann ging's quer durch die Bronx bis raus in den Villenvorort, wo einsame Managergattinnen Tag und Nacht im Internet shoppen und dann die Rechnung nicht bezahlen. Die Bausparer in den Rotklinkerkästen lauern den ganzen Tag hinter den Gardinen, machen aber die Tür nicht auf. Da stehst du ewig, bis einer rein oder rausgeht und dich in den Hausflur mitnimmt. Hallo? Herzlichen Glückwunsch, Herr Michalke, Sie haben gewonnen. Was? Alle Kunden von Stadtgas nehmen automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil. Na, das finde ich ja. Soll ich den Schlemmerkorb hier unten vor die Tür stellen? Nein! Warten Sie! In die verrotteten Kästen vom sozialen Wohnungsbau kommt man leichter rein. Weil da meistens kein Glas mehr in den Türen ist. Dafür sind auch die Briefkästen zerdengelt und aufgebogen. Was für uns wieder ungünstig war, weil wir so einen Gerichtsbrief nur in abschließbare Kästen schmeißen dürfen. Ist klar eigentlich. Und immer lungert da so ein Champion auf dem Spielplatz vor den Häusern rum, der seinen Kampfhund nicht im Griff hat. Ja, ja, Gonzo! Und Gonzo lacht sich eins. Mach Platz! Du. Steht wie festgenagelt mit gefletschten Zähnen vor dir. Gonzo! Unser Kollege Gobi hat so eine Töle mal am Bein gehabt. Er hat geglaubt, es liegt daran, dass er schwarz ist. Aber bei uns war es genauso. Wenn ich dich sehe, kriege ich echt schlechte Laune. Halt den Hund zurück, Rob. Pass mal auf, für dich immer noch Black Rider, Baby, ja? Ich fahre ja nicht schwarz, weil ich das Geld sparen will. Das ist eine politische Aktion. Ich bin Anarchist. Wir sind eine Gruppe. Ja, aber dich erwischen sie immer. Komm, jetzt nimm deinen Hund weg. Platz Du arbeitest auch noch für die, fürs Schweinesystem. Du bist ein Handlanger des Systems. Du bist ein Hilfs-Sheriff. Nimm dein Tier zur Seite, Black Rider. Ich muss weiter. Braves Mädchen. Wir suchen immer gute Leute bei Presto. Ach so, für so einen tollen Job wie du einen hast? Was zahlt denn der Verein dafür, dass du dir für die den Arsch aufreißt? Nein, ich mach das, weil ich das will. Ich hab einen Plan. Kannst du mich dann im Fernsehen sehen? Halt die Schnauze, Köter! Ich hab Platz! Und dann der Zeitdruck, der einem auf den Fersen ist. Don Schmitz, der kein richtiger Chef sein will, weil er früher selber mal Fahrradkurier war, trägt sein kumpelhaftes Grinsen vor sich her, aber jeder weiß, dass er eigentlich die Zähne fletscht. Sind wir ein gutes Team oder was? Und während er dem Schnellsten am Monatsersten den Presto-Pfeil in Gold, Silber oder Bronze auf die Brust pappt, hören alle anderen deutlich das Knurren. Bon dia, Menina. Was macht die Kunst? Du siehst müde aus. Ah, Quatsch, mir geht's gut. Setz dich und iss. Ein Safranhörnchen mit Schinken und Käse. Danke, aber keine Hörnchen und auch keine Vanilletörtchen mehr. Was? Ich ernähre mich jetzt gesund. Ab jetzt gibt's nur noch Rohkost und Vitamine und sowas. Was soll das bringen? Du wirst vom Fahrrad fallen. Gilberto, ich mein's ernst. Ich fühle mich gut wie nie. Es ist nämlich genau das, was Gina Fox am liebsten ist. Und wer ist Gina Fox? Das ist mein neuer Künstlername. Sonja Wuttke, das war gestern. So will ich nicht mehr heißen und so will ich auch nicht mehr aussehen. Und wie sieht eine Gina Fox aus? Keine Ahnung. Anders eben. Keine Ahnung, wie viele gelbe Umschläge vom Amtsgericht ich insgesamt in Briefkästen versenkt habe. Zuerst denkst du, Mann, hier geht jetzt im Leben dieser Leute gleich eine stinkende Bombe hoch. Und ich hab sie ihnen vor die Tür gelegt. Aber echt? Das gibt sich nach dem 100.000. Tritt auf die Pedale, nach dem 50. knurrenden Köter, nach dem 1.000.000. Hallo, hier ist Presto, würden Sie mir bitte die Tür aufmachen? Jeden Morgen, wenn du die Zentner von Post auf dein Fahrrad lädst, denkst du, warum der ganze Aufwand zum Teufel? Können sich diese Penner nicht einfach mal zusammenreißen und ihre Rechnung bezahlen? Aber deswegen kam doch keiner von uns auf die Idee, das Zeug einfach wegzuschmeißen. Hallo. Hallo. Die haben mich befördert, Mama. Don Schmitz will, dass ich auch das Westend übernehme. Mhm. Der will da jemanden haben, auf den er sich 100% verlassen kann. Rudi wundert sich, warum du in deinem Alter immer noch zu Hause wohnst. Er sagt, du bist ein Nesthocker. Hä? Wie will er jetzt hier einziehen? Will er seine bescheuerte Karrierebahn in meinem Zimmer aufbauen oder was? Sonja, er sagt, du hast keinen Freund, weil du so verdreht bist. Ich habe keinen Freund, weil ich überhaupt keine Zeit für einen Freund habe. Sehen Sie, hier arbeiten gut 20 Leute für mich. 5 im Außendienst, die sammeln die Post ein. 3 Sortierer, der Rest sind Zusteller. Vor einiger Zeit habe ich sogar noch jemanden fürs Qualitätsmanagement angestellt. Unser Herr Kraftschick war es dann auch, den die Justizbehörde zuerst ansprach, weil es zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Eins, zwei. Hallo, hallo. Test, Test, Test. Okay. Gina Fox. Sie sind einer der erfolgreichsten Bühnenstars. Wie ist in Ihnen der Entschluss entstanden, Sängerin zu werden? In meiner Familie sind wir alle sehr musikalisch. Und schon als kleines Mädchen habe ich immer geträllert, wo ich ging und stand. Gina. Mit ihren Liedern erreichen sie ein Millionenpublikum. Wie fühlt es sich an, so prominent zu sein? Innerlich bin ich ein ganz normaler Mensch geblieben. Ich freue mich natürlich, dass meine Kunst so viele Menschen berührt. Denn ich möchte Menschen etwas geben. Hey, Sonja. Schon mal was von Madonna gehört? Sie stand im Sortierraum und hat irgendwas Doris Day-mäßiges vor sich hingesummt. Das war mindestens 100 Jahre alt, das Zeug. Der Sound einer untergegangenen Welt, bei der man an Frauen mit toupierten Haaren und Hüfthaltern denkt, die gegen Sex vor der Ehe sind. Was willst du mit dieser Zombie-Musik, habe ich sie gefragt. Zack, steht sie vor mir, klebt mir eine. Kam nicht so gut an. Dabei sollte es bloß komisch sein. Hallo. Ich bin Gina Fox und ich singe heute Abend Singing in the Rain aus dem bekannten Musical. Hallo Gina, ich freue mich hier zu sein. Gina, Sie haben eine wunderbare Ausstrahlung. Dankeschön. Wo haben Sie die bloß her? Ich meine, wie machen Sie das? Ich glaube an mich. Man muss an sich glauben. Du bist raus, Sonja. Ich gebe dir 5 Minuten, dann bist du vom Hof. Das Trikot und die Kuriertasche, die bleiben hier. Aber dich will ich hier nie wieder sehen. Sie sagt, sie war es nicht. Sie ist eine ganz Zuverlässige. Für Sonja lege ich meine Hand ins Feuer. Man hätte die Briefe in ihrem Kleiderschrank gefunden. Ein Versehen. Es waren 250 Stück. 250. Die Ältesten waren fast ein Vierteljahr alt. Sie war überfordert. Angebettelt hat sie mich, ihr eine größere Tour zu geben. Sie brauchte mehr Geld. Sie hat den Job nicht ernst genommen. Sie hat immer alles sehr ernst genommen. Sie hat vielleicht nur nicht richtig nachgedacht. Sie hat Amtspost im großen Maßstab unterschlagen. Sie hat Urkunden gefälscht, monatelang. Das ist eine Straftat. Dafür muss sie höchstwahrscheinlich in Bau. Jetzt mal langsam, Chef. Wieso? Ist doch wohl mein Arsch, der hier gerade brennt. Nur wegen dieser Irren. Ich räume jetzt meinen Stall auf. Dieser Schwarz und Stuttlitz, die können auch gleich gehen. Ich brauche fitte Leute, fit im Kopf. Und auch sonst. Body and mind. Versteht ihr? Keine lahmenden Schafe, keine Spinner mehr. So sieht's aus, Leute. Hallo, ich bin Gina Fox. Danke, danke. Gina Fox ist natürlich nicht mein richtiger Name. In Wirklichkeit heiße ich Sonja. Okay. Musik bitte. I'm singing in the rain. Stopp! Ich kann nicht... Entschuldigung, ja, danke. Ich möchte nochmal von vorne anfangen. Ist gut, also. Musik bitte! I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for... Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Stopp. Aus. Schluss. Vorbei. Als Mutter fragt man sich natürlich, was hast du falsch gemacht? Als Alleinerziehende ist man gewohnt, dass alle Welt dauernd mit dem Finger auf einen zeigt, weil das Gehör zu laut ist, weil es in der Nase bohrt, weil es den anderen das Pausenbrot weg isst. Aber Sonja wurde nicht mehr eingeladen, weil sie behauptet hat, dass Puppen sterben können und die anderen Mädchen aus dem Heulen nicht mehr rauskamen. Weil sie im Fahrradkeller einen schwarzen Mann gesehen hat und kein Kind mehr runterzubringen war. Überall hat sie erzählt, sie sei bei der Geburt vertauscht worden. Und manchmal habe ich sie angesehen, dieses sonderbare, überspannte Kind, und es fast selber auch geglaubt. Und mir gewünscht, ich könnte hingehen und die Sache rückgängig machen und bekäme ein ganz normales dafür. Was hast du gemacht, Mädchen? Was hast du dir bloß dabei gedacht? Ich hatte eine Viertelstunde, um Kuchen und Käse abzudecken und meine persönlichen Dinge zusammenzusuchen. Währenddessen haben sie schon angefangen, meine Sache hinauszutragen. Erstmal saßen wir rum und haben Kette geraucht. Ich war nur noch ein Dieb im eigenen Haus. Bruno, unser Sozi, kam aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Und Mörchen hat ein bisschen beleidigt gewirkt, dass ihre Sonja so gar nichts davon hat merken lassen, dass sie Probleme hat. Es muss Mahnungen gegeben haben. Briefe, in denen man mir eine Frist setzt, um meine Schulden zu bezahlen. Ich hätte mir das Geld von meinem Schwager geliehen. Mein Laden ist alles, was ich habe. Als die Fälle sich gehäuft haben, sind sie in die Behörde stutzig geworden. Auf einmal hatten sie alle angeblich ihre Post nicht gekriegt. Dieser Kraftschick, die Zecke, hat sich auf die Lauer gelegt und ist auf Sonja gestoßen. Du hast eine Menge Leute in große Schwierigkeiten gebracht, ja? Sie war das schwarze Loch. Stulitz und Gobi, die müssen jetzt entlassen werden. Mensch. Du hast Scheiße gebaut, Mädel. Sie hat die Augen zugemacht wie ein Kind. Du hättest sagen müssen, dass du die Tour nicht schaffst. Die war einfach auch nicht zu schaffen. Aber Schmitz, der Geier, kriegt dir den Hals nicht voll. Die Tour, die war gar nicht so schlimm. Du kapierst es einfach nicht. Solche Leute wie du verderben die Preise und machen allen anderen das Leben schwer. Weil du dich so reingehängt hast, waren die anderen plötzlich zu langsam. Und weil du an deinem Ehrgeiz gescheitert bist, müssen Wolle und Gobi gehen. Ich bin nicht gescheitert. Das war ein Versehen. Ein Brief ist in der Tasche hängen geblieben. Und als ich ihn gefunden habe, war er schon 2 Wochen alt. Da war es zu spät, um ihn noch auszuliefern. So fing das an. Unsinn. Es war kein Versehen. Ich werde dir sagen, was es war. Presseerklärung. In Zeiten des ungebremsten Turbokapitalismus zeigt unsere junge Kollegin Sonja Wuttke politischen Mut und macht mit einer aufsehenerregenden Aktion auf die unhaltbaren Arbeitsbedingungen bei privaten Postzustellbetrieben aufmerksam. Wollen Sie damit sagen, sie hat die Briefe absichtlich unterschlagen? Natürlich nicht. Sie hat vor den unmenschlichen Leistungsanforderungen kapituliert. Aber statt dies als persönliches Versagen zu bewerten, geht sie damit offensiv um und legt öffentlich den Finger auf die Wunde. In Deutschland, einer führenden Wirtschaftsmacht, muss angemessene Bezahlung von Arbeitnehmern selbstverständlich werden. Nee, Bruno, das ist es irgendwie nicht. Ist es nicht? Ja, Quatsch nicht, mach weiter. Oder hast du eine andere Idee? Du klingst so wie so ein alter DGB-Kapitän. Das will heute kein Mensch mehr hören, diesen Genossenquark. Globalisierung. Das muss da kommen. Hm. Unsere Arbeitsbedingungen sind das Produkt entfesselten, globalisierten Profitstrebens. Sie machen uns zu Lohnsklaven des 21. Jahrhunderts. Ja, genau. Super. Was soll das denn werden? Wir spinnen Stroh zu Gold. Wir hängen die Sache an die große Glocke. Dann muss er Gobi und Wolle wieder einstellen. Und was ist mit Sonja? Was soll mit ihr sein? Na, ihr verheizt das Mädchen. Sie wird es sein, auf die alle schauen. Sollte sie da nicht auch für sich selber sprechen? Und du musst glaubwürdiger sein. Das heißt, du musst es verstehen. So, also ich frag dich nochmal, ne? Mhm. Aber was ist mit dem Mindestlohn? Die Frage werden sie dir als erstes stellen. Was sagst du dann? Also, seit wir den Mindestlohn bekommen, denkt die Welt, es wäre alles geregelt, aber das stimmt nicht. Ja und? Mhm, weiter. Ich weiß nicht, was ist eigentlich schlecht an dem Mindestlohn? Wir bekommen doch mehr Geld, oder? Jein. Denk nach, Sonja. Hast du mehr Geld bekommen? Nein, hast du nicht. Also, wo sind die 1,50 mehr pro Stunde geblieben? Ganz einfaches Rechenkunststück. Don Schmitz ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er schlägt einfach die Trommel schneller. Die gleiche Arbeit in weniger Zeit. Und wenn du es in diesem Takt nicht schaffst, musst du halt eine Stunde dranhängen. Also, weiter im Text. Der Mindestlohn ist kein Instrument gerechter Lohnpolitik, sondern dient allein der Bereinigung des Marktes. Unter dem Vorwand von sozialer Gerechtigkeit wird die private Konkurrenz zum Monopolisten Post ausgeschaltet. Denn, Sie müssen wissen, die Post muss keine Mehrwertsteuer zahlen, die Privaten allerdings schon. Genau. Ja. Sie macht doch ihre Sache schon ganz gut. Sie klingt grauenhaft. Als hätte sie eine große Flügelschraube im Rücken, an der man sie aufgezogen hat, damit sie ihr Sprüchlein aufsagt. Das wird. Sie soll ja keinen Oscar gewinnen, sondern die Message rüberbringen. Die Leute werden auf den Inhalt hören. Jetzt machen wir Don Schmitz mal ein bisschen Feuer unterm Arsch. Skandal im Postbezirk. Mindestlohn als Mogelpackung. Der heimliche Monopolist. Wie die Post die Privaten ausbremst. Justizchaos als linker Racheakt. David gegen Goliath. Riskanter Protest gegen Lohndumping. Aus Protest gegen die Kündigung ihrer Kollegen hat die junge Mitarbeiterin eines privaten Briefzustellers zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Sie weigerte sich, wichtige Behördenpost termingerecht zuzustellen und hat dadurch erhebliche Verzögerungen in den Abläufen des Justizapparats verursacht. Vor der Presse erklärte die 19-jährige Sonja W., sie habe keine andere Möglichkeit gesehen, auf die schlechten Arbeitsbedingungen ihrer Firma aufmerksam zu machen. Ihr Engagement für die entlassenen Kollegen wird die junge Frau allerdings mit einer Anklage wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung bezahlen müssen. Sonja W., ich habe es für meine Kollegen getan. Sag mal, spinnen die jetzt total oder was? Wollt ihr mich fertig machen? Was soll das? Das ist wirklich eine linke Nummer, Leute, mich als Ausbeuter hinzustellen. Du glaubst immer noch, du wärst einer von uns. Ziemlich praktisch. Kohle scheffeln und sich dabei einbilden, man arbeite für die Revolution. Ich fahr wie du mit dem Fahrrad ins Büro. Nur, dass dein Gaul so viel wie ein Kleinwagen kostet. Okay, hör zu. Wenn ich falle, dann fahrt ihr alle mit. Erste Kapitalistenregel. Du siehst, ich kann es schon, wenn ich muss. Sehen Sie, Presto ist ein Dienstleistungsunternehmen. Da können wir uns solche mutwilligen politischen Streiche nicht leisten. Die ganze Debatte ist lediglich angezettelt worden, um das persönliche Versagen einer Mitarbeiterin zu verschleiern. Ich danke Ihnen. Du überzeugst die Leute, habe ich zu ihr gesagt. Du sprichst sie an mit deiner Geschichte. Wie verhungert haben sich alle auf unsere Story gestürzt. War wohl irgendwie der richtige Zeitpunkt für etwas über die Kälte des Kapitalismus. Sonja wurde über Nacht eine öffentliche Figur. Die Gewerkschaft wird eine große Kundgebung in der Innenstadt veranstalten. Die wollen, dass ich da spreche. Die wollen, dass Wolle und Gobi neben mir auf der Bühne stehen. Und das Fernsehen wird auch da sein. Bei den ersten Interviews hat man noch gemerkt, dass sie überhaupt nicht weiß, was sie sagt. Hatte so einen Androidencharm, das Ganze. Man musste zittern, dass sie nicht stecken bleibt. Aber mit der Zeit wirkte die Performance immer authentischer. Ich habe keine Lust mehr auf dieses öde Mindestlohngerede. Ich sag immer dasselbe. Immer dasselbe. Die Leute, die wollen was Echtes hören von mir. Und ich möchte ihnen etwas geben. Zwei Menschen vom Abendjournal waren hier. Ich habe ihnen ein Interview gegeben. Hä? Wieso du? Wieso nicht? Ich bin deine Mutter. Du hast dich für meinen Job doch nie interessiert. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was da war, Mama. Was du für ein Kind warst, wollten sie wissen. Es soll eine Homestory werden. Hm? Und hast du ihm gesagt, dass ich singe? Dass du immer deinen eigenen Kopf hattest, habe ich gesagt. Na super. Und Rudi hat gesagt, dass er sich wünscht, dass du die Liebe findest. Süß von ihm, oder? Ja, süß. Morgen lasse ich mir von Frau Heber die Haare machen. Weiß der Himmel, wer hier noch alles filmen will. Mach das. Was willst du, Sonja? Ich wollte sehen, wie es dir geht. Ich bin nicht an Verhungern, wenn du das meinst. Und was ist mit deinem Laden? Ich habe keinen Laden mehr. Die Regale, die Theke, die Tische werden versteigert. Aber sie werden nicht genug Geld bringen, weil sie alt sind. 15 Jahre. Solange ist es her, dass ich aus Porto weggegangen bin. Was willst du jetzt machen? Warum interessiert dich das? Du hast dich auch nicht gefragt, was du anrichtest mit deiner Schlamperei. Ich dachte wohl, wenn ich die Briefe nicht austrage, ist es, als ob es sie nie gegeben hätte. Träume. Träume wie du sind gefährliche Menschen. Ihr wollt nie etwas Schlechtes. Aber wenn euch danach ist, macht ihr einfach die Augen zu. Ich helfe dir. Von überall kommen Spenden. Von der Kirche, von der Gewerkschaft, von ganz vielen Leuten, die wollen, dass wir gegen Schmitz gewinnen. Also, glaubt man euch diesen Unfug? Ich gebe Interviews. Und ich werde im Fernsehen sein und in der Talkshow. Ich werde ihnen einfach sagen, dass du unschuldig bist und dass sie dir deswegen deinen Laden zurückgeben müssen. Ach, Menina. Jeden Morgen steht eine Menschenprobe vor der Firma, durch die ich meinen Weg bahnen muss. Heuschrecke, Ausbeuter, Sklavenhalter. Auf die Hauswand hat jemand Schmitz, du Vampir, geschmiert. Dabei habe ich das Büro nur gemietet. War das doch absurd. Irgendwelche Splittergruppen verteilen Flugblätter. Gestern eine rote Socke, heute eine goldene Nase. War dieser Hass. Ich meine, damit muss man erstmal fertig werden. Ich frag mich, wo diese ganze Sache losging, wo das aus dem Ruder gelaufen ist. Ich saß unschuldig im Gefängnis. Wo kommt das denn her? Ah, den kenne ich. Das ist Roy, ein Stammkunde von mir. Weil die Postzustellerin ihm die Vorladung zur Gerichtsverhandlung nicht auslieferte, musste Roy K. in Untersuchungshaft. Der junge Mann, dem der Prozess wegen wiederholten Schwarzfahrens und Widerstand gegen die Staatsgewalt gemacht werden sollte, fordert nun Schadenersatz. Mann, ey, diese Schnecke hat aus mir einen Knastbruder gemacht. Roy Karst vermutlich kein Einzelfall. Die Zustellerin Sonja Wuttke hatte die Auslieferung etlicher Briefe boykottiert, um auf Niedriglohnjobs aufmerksam zu machen. Es kursieren Gerüchte, dass sie mit ihrer Aktion ein Justizchaos verursacht hat. Nicht gut. Ach, Roy ist ein Spinner. Unsere Jeanne d'Arc darf keinen Kratzer bekommen. Nicht den geringsten, verstehst du? Sonst bist du fällig. Vielleicht war es diese Talkshow, die sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Diese merkwürdige Mischung. Sonja, dann dieser Schwarzfahrer, ein Mann aus der Justizbehörde und eine Dame aus dem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Sonja hat die ganze Zeit gelächelt wie Mutter Teresa und erzählt, dass sie eigentlich gar keine richtige Berichtzustellerin ist. Dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und einzigartig. Und dass man deswegen seine Träume ernst nehmen muss. Und ich habe vor der Glotze gesessen und die ganze Zeit gebetet, dass sie nicht anfängt zu singen. Zwischen den anderen wirkte sie wie eine verwunschene Figur. Die barfuß auf der Straße spaziert, mit offenen Augen, aber schlafend. Und dann sagt der Typ von der Behörde in ihren ganzen Zimt hinein, dass sie Presto den Auftrag entzogen haben, weil man kein Vertrauen mehr in die Firma hätte, nach allem, was passiert sei. Und ehrlich, ich kann's fast verstehen. Wenn die glauben, dass da alle so durchgeknallt sind wie Sonja Superstar. Nachdem unser wichtigster Großkunde abgesprungen ist, sehe ich mich gezwungen, für Presto Insolvenz anzumelden. Das Experiment ist zu Ende. Ihr wisst, wem ihr da zu verdanken habt. Wendet euch doch an sie, wenn ihr nicht wisst, wo ihr im nächsten Monat die Kohle für eure Miete nehmen sollt. Vorhang zu, Licht aus. Geht nach Hause. Scheiße, verdammt. Ich hab's geahnt. Wir müssen was unternehmen, Bruno. Presto ist die Post ausgegangen. Elvis sagt, manchmal liegen 8 Kilometer zwischen 2 Adressen und das Porto macht jedes Mal 53 Cent. Dass das nicht lange hinhaut, das verstehe sogar ich. Don Schmitz kann nicht einfach alles hinschmeißen. Der Mann ist am Ende. Ich werde dafür sorgen, dass die Behörde ihre Kündigung zurücknimmt. Lass gut sein, Sonja. Das Spiel ist aus, fürchte ich. Hey, wir müssen die Presse einschalten. Die ist doch eingeschaltet. Für die ist das Thema inzwischen ein alter Hut. Okay, dann werde ich den Bürgermeister sprechen. Die ganze Stadtverwaltung muss ihre Post zu Presto geben. Du bist niemand, mit dem der Bürgermeister spricht. Ich bin berühmt. Jeder kennt mich. Du bist eine kleine Postbotin, Sonja. Und ab jetzt bist du Hartz IV. Rudi sagt, dass euer Laden dicht macht. Dann Rudi ist ein Idiot. Ohne den Auftrag vom Gericht läuft bei Presto nichts, sagt er. Soweit wird es nicht kommen. Dafür sorge ich. Das kannst du deinem Rudi ausrichten. Aber du hast doch den Schlamassel angerichtet. Schon vergessen? Warum sagst du das? Weil es stimmt. Komm zu dir, Sonja. Mach nicht alles noch schlimmer, als es ist. Du glaubst nicht, dass ich das hinkriegen kann, oder? Du glaubst nicht, dass ich irgendetwas hinkriegen kann in meinem Leben. Wenn es nach dir ginge, würde ich Kartoffeln schälen wie du. Du gönnst mir einfach nicht, dass ich ein anderes Leben haben kann. Ein viel großartigeres Leben. Was redest du bloß? Dann sag es. Sag, dass ich gut bin. Sag es. Ich verstehe dich nicht. Kein Mensch kann dich verstehen. Du kannst jeden fragen. Du wirst niemanden finden, der das noch normal findet. Sie werden tun, was ich will. Das schwöre ich dir. Du wirst nie singen, Sonja! Begreif's endlich. Wer hat Angst vor Sonja W.? Eine Frau sieht rot. Lohnkampf als Jobkiller. Protest und Pleite. Private Post vor dem Haus. Der Enterbten als Engel der Wer hat Angst vor Sonja W.? Das ist ja wie eine Treibjagd. Das hat sie nicht verdient. Jesus, Möhrchen. Bis vor ein paar Tagen lief bei mir alles bestens. Die Frau hat uns alle den Kopf gekostet. Dich übrigens auch. Schmitz hat uns den Kopf gekostet. Er hätte nicht so schnell aufgeben müssen. Er hätte kämpfen können. Die Bank gibt ihm kein Geld mehr. Ja, und er gibt ihr allein die Schuld dafür. Und selber steht er als Märtyrer da. Hey Sonja, was soll das? Du bist ja verrückt geworden. Leg das Messer weg. Halten Sie still, Chef. Das ist verrückt. Du bist ja völlig irre. Das ist mir egal, was Sie über mich sagen. Sitzen bleiben. Ich muss Sie jetzt festbinden, Chef. Haben Sie Hände auf den Rücken. Aua. Was soll da werden? Wollt ihr mich vorführen? Aua. Halten Sie still. Au. So nach dem Motto, ein Strick für das Kapitalistenschwein. Halt still. Au. Okay. Bitte nur zu. Ist doch eh ein schlechtes Stück, das hier gespielt wird. Sitzen bleiben. Chef. Ich will, dass Sie die Firma wieder aufmachen. Und ich will, dass Sie den anderen ihre Jobs wiedergeben. Ich war es nicht, die Sie ihn weggenommen haben. Das warst du, Mensch. Au. Du Miststück. Verdammt, du Irre, du. Ich blute. Ich blute. Das geht. Mit dem Brotmesser, ja, da kann man keine Probleme lösen. Du hast nämlich ein Problem, Sonja. Ein Riesenproblem. Vielleicht, ja. Aber was können Elvis und Bruno und die anderen dafür? Ich will, dass sie weitermachen können. Ja, was glaubst du eigentlich, du blöde Kuh, was du noch zu wollen hast? Von mir ist absolut nichts mehr zu wollen. Ich bin fertig, am Ende. Aus, finito. Ich habe 45.000 Miese und keine Altersvorsorge. Danke auch dafür. Presto war meine große Chance. Eine zweite gibt es nicht. Sie hat sich mit Schmitz in seinem Büro verschanzt. Sie hat ein Messer. Jemand muss die Polizei rufen. Schon passiert. Die umstellen das Gebäude. Die wollen zu ihr rein. Aber Sonja ist doch keine Bankräuberin. Da sind Kerle in Kampfanzügen mit der Waffe im Anschlag. Das geht doch schief. Elvis, wie ist der Portugiese, bei dem Sonja immer ihren Kaffee getrunken hat? Gilberto. Hey, Menina, was machst du da für Sachen? Gib mir das Messer. Ich bringe gerade alles wieder in Ordnung. Du bekommst deinen Laden wieder. Du hattest keine Schuld. Sonja. Nur ich. Du hast einen Fehler gemacht, Menina. Wir machen alle Fehler. Aber was du jetzt tust, das ist eine große Dummheit. Sie ist wahnsinnig geworden. Sie wird mich umbringen. Jetzt tun Sie doch was, verdammt noch mal. Gib mir das Messer. Ich kann nicht. Er will mir einfach nicht zuhören. Ja, wo bleibt denn die Polizei? Warum tun Sie denn nichts, verdammt noch mal? Weißt du, es geht mir ja auch gar nicht um mich. Es geht mir um Mörchen. Warum schicken Sie denn nur Sie? Hier steht ein Menschenleben auf dem Spiel. Seid doch still, Mensch. Und Gobi. Dein Kollege Gobi. Er fährt jetzt für die Konkurrenz. Ich habe ihn gesehen. Jim hört doch totaler Quatsch. Doch. Wer wird denn Gobi einen neuen Job geben? Niemand. Hey, ich hab dir Geld, wenn du mich herauslässt. Oder ganz was ist Geld mit deinem Talentwettbewerb? Du wolltest steppen lernen. Erinnerst dich doch. Gilberto? Gib mir das Messer. Ich würde gern was für dich singen. Und du hältst jetzt den Mund. Ach so, dann vielleicht das Lied, was du für den Wettbewerb geübt hast. Okay. Das ist doch das totale Wahnsinn hier! Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Laughing at the clouds, so dark above. The sun's singing in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in the rain. Extra Post. Hörspiel von Sabine Stein. Es sprachen Sonja, Paula Kahlenberg. Elvis, Paul Herwig, Mörchen, Steffi Kühnert, Bruno, Carsten Andörfer, Don Schmitz, Wolfram Koch, Sonjas Mutter, Miriam Abbas, Gilberto, Davalde Faria, Roy, Milan Peschel und als Rentner Karl-Heinz Kuinski. Technische Realisation Jean Chimchak, Regieassistenz Dunja Anassus, Regie Judith Lorenz. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2009. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.